Stadt. Ich werf den Stein zu meinem Spaß, das Wasser sich im Kreis bewegt. Der Alte sieht mich traurig an und hat es wieder glatt gepickt. Wozu er diesen Fächer braucht. Die Ahnung schläft wie ein Vulkan. Zögernd habe ich dann gefragt. Den Kopf geneigt, es schien er schläft. Hat er bevor er stark gesagt. Das Wasser soll dein Spiegel sein. Erst wenn es glatt ist, wirst du sehen. Und in dem Fächer kann ich leben.